Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, live aus den Studioräumen von der Uferstraße, von der Mediencampus Finkenau. Boa noite, gente. Estamos aqui no frio, frio demais, mas hoje já está menos dois. Vamos começar hoje com Rádio Mama Terra, um programa bilíngue para vocês em português e alemão. Olha aí. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon ist Ortrun Gutke, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Boa noite, aqui é a Radio Mama Terra, um programa de rádio bilingue em português e alemão. E hoje a voz em português é da Piari. Ja, liebe Leute, wie geht's euch? Seid ihr alle schön kuschelig warm eingepackt? Hört, sitzt das Radio eingeschaltet? Liegt ihr ganz entspannt auf dem Sofa oder im Sessel? Oder vielleicht seid ihr ja auch noch im Auto, hoffentlich kuschelig warm auch dort, denn Tide kann man ja auch direkt übers Radio hören. Oder vielleicht, und da begrüße ich ganz, ganz herzlich die Brasilianer, die unsere Sendung sehr, sehr gern mögen, die hören dies nämlich über www.tidenet.de. Seid gespannt auf die heutige Sendung. Ihr habt schon gehört, Piari ist heute die portugiesischsprachige Moderatorin und es gibt noch einen weiteren Gast hier im Studio und das ist Avinash. Pierre, por favor, em português agora. Tá bom. Então, aí, gente, espero que você esteja ouvindo a gente. Tida, 96. Pois é, nessa noite fria, talvez vocês estejam já em casa, cobertinhos, com um bom cobertor, um chazinho quente, um café, ou então estão no carro ainda, ouvindo a gente, procurando se aquecer, embora hoje já esteja um pouquinho mais quente. E como vocês já ouviram a Hortum aqui falar, hoje eu vou traduzir para o português e também dar umas mensagens, umas ideias e responder umas perguntas. E o pessoal que quer ouvir a gente ou entender a gente no Brasil também, ou quem não está podendo ouvir a gente no rádio, o endereço na internet é www.tidenet.de. Ja, so ist es ganz genau richtig. Ja, kommen wir nochmal auf dieses etwas ungemütliche Wetter zu sprechen. Es geht ja schon seit Tagen so, dass wir alle so ein bisschen damit zu kämpfen haben, dass es so unglaublich kalt ist, ne? Und vor zwei Tagen ist es zum Beispiel so bei uns gewesen, dass der Strom, nicht Stromlieferant, sondern der Warmwasserzulieferant hier in Hamburg in unser Viertel nicht so richtig heizen konnte. Und Leute, 15 Grad minus und unsere Heizung funktionierte nicht. Wir haben auf 5 eingestellt und ich hab nur noch mit Decken rumgelaufen, mit dreifachen Socken, mit Puschen, nur noch heißen Tee getrunken. Und ich habe ja heute auch gerade von Piari und Avinash gehört, dass sie auch ein Problem hatten. Bei denen ist die Wasserleitung eingefroren. Wie fühlt sich das an? Piari, kannst du vielleicht mal unseren brasilianischen Zuhörern so erklären, wie sich das anfühlt, jetzt im Augenblick in Deutschland zu sein? In Rio de Janeiro ist zurzeit 40 Grad und jede Bewegung, ihr könnt euch das vorstellen, ist einfach zu viel. Kannst du da mal so ein bisschen so einen kleinen Eindruck geben, wie sich das anfühlt? Bom, primeiro vamos falar em português aqui o que a gente ouviu em alemão. No momento, hoje já está um pouquinho melhor, mas há dois dias atrás tivemos 15 abaixo de zero. E na casa da Hortum, por exemplo, não tinha mais nenhuma forma de aquecer nada. Os aquecedores desligados e água quente não tinha. E ela com 3 pares de meia bem grossas, tomando chá o tempo inteiro debaixo de cobertores. Enfim, vocês podem imaginar quem está ouvindo a gente do Rio de Janeiro com 40 graus de temperatura acima de zero, que qualquer movimento já se torna um pouco difícil porque começa a suar. E a gente aqui, como a outra mencionou lá, na nossa casa, por exemplo, minha do Avinash, que é fora de Hamburgo, na roça, como a gente fala no Brasil, que há dois dias, antes de dormir, na hora de escovar o dente, não sai nenhuma água da torneira, nenhuma torneira, tudo congelado, do lado de fora só neve. E há dois dias que eles tentam, só hoje que o bombeiro conseguiu chegar bem inocente para dizer que, ah, me desculpe muito, mas eu não sei onde que entra a água na casa. E a gente sem água, pegando garrafa de água na casa da minha filha. Enfim, parece que a gente está assim no Nordeste, só que com a temperatura abaixo. So, und jetzt habe ich noch eine Sache, die mich trotz der wahnsinnigen Kälte gestern wirklich aber richtig zum Lachen gebracht hat. Und zwar morgens hatte ich Fernsehen angemacht, eine Morgensendung, und da gab es Nachrichten. Und in diesen Nachrichten wurde darüber informiert, dass eine Autobahn in Hesse blockiert ist. Dort ist ein Lastwagen umgekippt, der eine Ladung ganz viel Sauerkraut geladen hatte. Und dieses Sauerkraut ist ausgekippt, die ganzen Pakete, es war Bio-Sauerkraut, die ganze Ladung ist ausgekippt, die Pakete sind aufgebrochen und in Sekunden war dieses Sauerkraut festgefroren auf der Autobahn. Leute, ich habe es nicht geglaubt und es waren 10 Kilometer Stau, bis die Autobahnmeisterei dieses Sauerkraut mit Hilfe von Streusalz langsam von der Autobahn abgeschrubbelt hat. Piari, Papa. Es ist so Deutschland und Sauerkraut, das ist, passt wie Faust aufs Auge. Aber primeiro tem que saber o que é Sauerkraut, porque Sauerkraut não tem no Brasil, é repolho. Chucrute? Chucrute, exatamente, chucrute, tá bom. Então, aí, de manhã, outro um senta em frente à televisão, liga a televisão e vai ouvir o noticiário matinal e ouve, né, toda lá agasalhada, sem aquecedor em casa, que houve um desastre na rodovia e um caminhão que estava carregando chucrute, aliás, chucrutes biológicos, né? Teve um acidente e a quantia toda de chucrute biológicos caiu na estrada e, ao mesmo tempo, virou gelo. Não, chucrutes congelados na estrada e aí 10 quilômetros de engarrafamento até eles poderem trazer alguma coisa para botar em cima do chucrute, degelar o chucrute de novo, tirar da estrada. Então, essas são as novidades aqui do norte da Europa no momento. Onde é que você ouviu isso? Outro, ontem de manhã? Yeah. Ontem, 7 da manhã. Foi isso. Vamos botar uma musiquinha, né? Uhum. Mais uma demo? Pode ser. Pode ser, né? Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, live vom Mediencampus hier an der Finkenau. Aqui é o Rádio Mama Terra, ao vivo do Campus de Mídia na Finkenau in Hamburgo. Ja, und diese Übersetzung hat Avinash gemacht. Avinash ist Studiogast und gleichzeitig Moderator, Übersetzer. Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du dabei bist. Ich begrüße natürlich, und ihr habt sie auch schon gehört, Piari. Sie ist heute nicht das erste Mal im Studio, sondern schon viele, viele Male und ist auch selbst, hat sehr viele Radiosendungen in ihrem Leben gemacht. Ich begrüße dich auch nochmal ganz, ganz herzlich. Hoje no Studio Avinash. E Madeva Piari, tocando música, falando sobre Astrologia e tudo ja. mais. Ja, genau, so ist das nämlich. Piari ist Musikerin, sie ist Performerin und sie ist auch Autorin. Piari, erzähl ein bisschen über dein Leben, über deine Musik und, über Astrologie. Piari, du hast dir nämlich auch ein ganz besonderes Thema gewünscht heute, und zwar das heißt Neptun in den Fischen. Liebe Leute, liebe Zuhörer, das ist kein Begriff aus der Gastronomie und es ist auch kein neues Essensrezept. Es kommt aus der Astrologie, und Astrologie heißt das Wissen von den Sternen und den Planeten. Und über dieses Thema möchte ich mich gerne mit Piari unter anderem heute auch unterhalten. A Piari hoje que está no estúdio é autora, é música, é astróloga, e hoje escolheu o tema do Netuno que entrou em peixes. E isso não é nenhuma receita culinária ou qualquer coisa assim, mas é uma coisa, um evento astrológico que o Netuno entrou no signo de peixes. E sobre isso ela vai falar hoje. Ja, und ich habe mich mal ganz kurz vorher schlau gemacht, was überhaupt, Astrologie ist nicht so ganz meine Richtung, ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber jetzt habe ich doch herausgefunden, dass aus astronomischer Sicht ist der Neptun, wie weit ist er denn jetzt entfernt? Moment mal. Nein, gleich habe ich es. Der Neptun in unserem Sonnensystem, der am zweitweitesten entfernte bekannte Planet, rund 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Seine Masse entspricht rund 17,2 mal der Erde. Seine Umlaufzeit um die Sonne beträgt ungefähr 164 Jahre. Die Rotation um die eigene Achse beträgt 16 Stunden. Die Temperatur auf dem Neptun beträgt minus 218 Grad. Und die Atmosphäre besteht aus Wasserstoff, Helium und Methan. Das ist einfach zur astronomischen Situation. Aber Piari, was macht denn jetzt eigentlich der Neptun und was ist so ereignisreich im Augenblick? So, bom, para traduzir tudo isso que a Outrum falou agora é um pouco difícil. Só dá para dizer que Netuno no sistema solar é o penúltimo planeta girando em torno do Sol em relação ao Sol. O que quer dizer que depois de Netuno só tem Plutão. E Netuno não é visto a olho nu, só é visto com telescópios muito potentes. E ele leva 164, na verdade, entre 164 e 168 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. E esses detalhes todos astronômicos que a Outrum deu ali, eu não tenho na cabeça, mas 82 Sim. abaixo de zero de temperatura. E, enfim, Good. O importante na astrologia é que quando Netuno completa essa volta de 164 anos em volta do Sol, ele entra de novo no chamado signo de peixes. E como Netuno é considerado o planeta da espiritualidade, da música, das drogas, do álcool, da dissolução, e ele é considerado o planeta do signo de peixe, Então, quando ele entra em peixe, ele entra no seu trono. É como se a gente estivesse circulando agora no frio e chegasse em casa e estivesse feliz que chegou em casa, porque chegou na sua casa. E é o que está acontecendo com Netuno depois de 164, 168 anos. Ich übersetze mal. Und zwar hat Pierre gesagt, dass der Neptun alle 164 Jahre eine komplette Umrundung um die Sonne macht und dann praktisch wieder nach Hause kommt in das Zeichen Fische, wo er der Herrscher ist, was praktisch sein Königreich ist. Mhm. Und das ist das, was jetzt gerade passiert ist. Ja. E que Netuno é o planeta que rege a espiritualidade. Genau, und dass Neptun die Spiritualität, die Musik, Drogen, Alkohol und die Auflösung repräsentiert. Aha. Pierre, eine Frage, wo ich dir gerade zuhöre. Neptun hat was mit Wasser zu tun. Ja, klar. Fische hat auch was mit Wasser zu tun. Ist das eigentlich so zu sagen, das kombiniert sich oder bezieht sich das aufeinander? Wie ist das? Das auch. Aha. Soll ich in Deutsch sprechen oder in Portugiesisch, Alemán? Das auch, aber hauptsächlich ist, weil Neptun, Fische ist der letzte Sternzeichen in die Zodiac. Aha. Und dann, wenn ein Planete in Fische kommt, bedeutet, okay, jetzt kommt wieder ein neuer Zyklus. Ein neuer Zyklus in wieder. Deswegen, aha, es heißt wieder. Aha, das kommt, okay, alles aus Latein. Und jetzt, die ganze Astrologie-System ist in Deutschland gefangen. Bei, ja, der Zelke, ja. Sie, aha, haben das, die Zelke. Celten, uhum, né? Die Kelten. Uhum. Em português, os celtas. Eu vou, uhum, falar em português, sei, agora, claro, porque senão depois eu esqueço tudo que eu falei. Então, a Orton tinha perguntado se, porque peixe é um signo da água, e Netuno também é da água, que é por isso que ele está em casa e tal. Isso também, mas o principal é que peixe é o último signo do zodíaco. Então, quando um planeta chega em peixe, significa que agora completou o ciclo e vai começar de novo em Áries, uhum, que em alemão é vida e que significa de novo. E como a astrologia começou na Alemanha, com os celtas, uhum, que na época se vestiam com as cores, cada um com as cores dos seus planetas principais. Por exemplo, se o planeta que regia uma pessoa era Netuno, a pessoa andava com um robe violeta. Se era uma pessoa que era regida por Marte, ele andava com um robe vermelho. Então, as pessoas se conheciam ou se encontravam e já sabia qual era a energia principal uma da outra e como é que ia se relacionar melhor com aquela pessoa, para evitar os chamados conflitos interpessoais da atualidade, que ninguém sabe resolver, nem os psicólogos, porque é uma coisa muito complexa. Ich übersetze mal kurz, okay, zwischendurch. Pierre hat gerade über die Kelten erzählt und gesagt, dass die Astrologie eigentlich von den Kelten kommt und dass die Kelten schon ganz früh ursprünglich solche Sachen gemacht haben, wenn sie zum Beispiel, wenn jemand durch das Zeichen, durch den Mars regiert wurde, dann hat er sich in Rot gekleidet, mhm, und der andere Neptun hat dann vielleicht ein blaues Gewand getragen und so, mhm, haben sie so bei ihrer Kommunikation, bei ihren Treffen gleich gewusst oder gesehen, ah, um was es geht und, ne, waren in dieser, ah, Geschichte ganz drin, also in der Astrologie. Welche Energie für diese Person? Yeah. Qual a energia que lidera essa pessoa? Uhum. Então, eu já sabia, ok, então vou falar assim, ou vou transar assim com ela, e assim evitar os conflitos que normalmente as pessoas têm uma com a outra, porque não sabe como é que a outra é, na verdade. E, na verdade, no mundo atual, ninguém pensa como que a outra é. Cada um quer resolver a sua própria vida. Ai, das ist ja hochinteressant, Pierre, vielen Dank. Du kannst das in Deutsch übersetzen, weil ich habe in Portugiesisch jetzt. Ja, ja, aber ich denke mal, das ist auch so ähnlich, wie es Avinash gesagt hat. Also, dass man dadurch, dass man die Kelten sich, also ein System der Kommunikation, des Ausdrucks gewählt hat. Nicht nur für das, ne? Nicht nur für Kommunikation. So. Ach so, also weil Astrologie ist nicht nur das, aber das war nur ein Beispiel. Ein Beispiel war das. Sie haben es praktisch gleich praktisch angewandt. Angewandt. Ihr Wissen über Astrologie und über die Sterne. Oh, das ist ja praktisch. Ja, aber weil sie war Naturleute, ne? Sie hat keine Häuser und so. Sie haben im Felde gelebt und geguckt, die Sterne und gewusst, dass okay, wenn diese Sterne da sind, passiert das in dem Feld. Wenn diese, dann sie haben angefangen zu studieren, so bei Beobachten, ne? Bei dem Himmel zu beobachten, und dann haben sie angefangen mit Astrologie. Ah, okay. Und das bezieht sich nicht nur auf also das Menschliche, sondern auch auf Pflanzen? Auf die Erde, Pflanze, Pflanzen, Tiere, Fauna, Zustimmung, Flora. Zustimmung. Ne? So, warum sind wir mehr nervös um diese Tage, wenn der Mond voll ist? Und so. Ja. Ne? So. Wie gestern. Ja, wie gestern. Vollmond. Uiuiuiui. Also. Aber talvez em português agora, né? Para o povo aí entender. Então, a gente falou que eles se vestiam de uma determinada cor para se comunicarem melhor entre si, mas não só isso, porque eles, como eram pastores e viviam no campo e tinham tempo para observar as estrelas, né? Porque era só viver no campo, dormir no campo, enfim, começar a observar as estrelas e ver que quando determinadas estrelas estavam, que eles chamavam de estrela, porque não sabiam que tinha planeta, essas coisas, então observava as estrelas e viam quando determinadas estrelas estavam ali, acontecia determinadas coisas no mundo, na terra, na plantação, nas pessoas, umas pessoas se amavam, umas pessoas brigavam, tinha mais guerra ou menos, os produtos eram vendidos, os bichos ficavam doentes. Então, eles começaram a desenvolver um sistema de entendimento das estrelas para poder se organizar melhor e para poder ter uma vida mais fácil e mais pragmática. Esse é o como que começou a astrologia. Agora eu vou falar mais uma coisa que a gente pode traduzir para o alemão. Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, há uns, vamos dizer, não sei exatamente quando que começou, mas vamos falar uns 100 anos, mais ou menos, a astrologia ficou resumida àquela coisa do horóscopo nos jornais, onde cada um tem um signo. Isso não é verdade, isso é só pagar. Isso é só para vender um pouco mais as revistas. E eu, por exemplo, já fui várias vezes convidada, até hoje, pela internet, para escrever coisas sobre astrologia, mas só nesse sentido rapidinho, algum conselho para alguém. E isso não é bem assim. As coisas são muito mais complexas. Por isso que eu sempre me neguei a escrever esse tipo de horóscopo. Quando eu escrevi horóscopo, era uma coisa muito mais complexa e que desenvolveu toda uma geração de astrólogos no Brasil que foram meus alunos e que a gente pode ver na internet. Então, a Venas traduz agora. Also, Piari sagt, das hat sich heutzutage praktisch in den letzten 100 Jahren geändert. Das seit 100... Nicht geändert, aber anders interpretiert. Das wurde so anders interpretiert. Und zwar heutzutage sehen die Leute Astrologie mehr so, dass sie sagen, ich bin das und das Zeichen und guck jetzt mal in der Morgenpost, was die denn sagt, was heute der Tag so bringt. Aber das ist so eine ganz starke Vereinfachung. Mehr vor Commerce, ne? Vor Geld zu verdienen. Mehr was Kommerzielles. Ne? Und man kann es, im Grunde ist es eine viel komplexere Sache. Man kann es nicht so auf einen Punkt bringen, ich bin Jungfrau und guck mal jetzt heute rein, was der Astrologe von der Mopo schreibt, was denn heute mir passieren wird. Ja, das habe ich nämlich auch gemerkt, als ich mich da jetzt ein bisschen recherchiert habe. Ich konnte gestern nicht schlafen, weil Vollmond war und habe die halbe Nacht im Internet geguckt und gedacht, wow, das ist aber wirklich eine unglaublich komplexe Wissenschaft oder Realität. Ja, da kann ich dir noch nur recht geben. Die einzige einfache Information, dass wir jetzt sagen können oder ich informieren kann oder geben kann, ist das, was wir unser Sternzeichen nennen, ist einfach so der Sternzeichen von unser Ego im Portugiesisch. Que eu posso informar assim pros leigos rapidinho é que o que a gente chama de meu signo é simplesmente o signo do ego, que é do nosso ego. Mas existe... Mais que um ego, né? Muito mais. Cada planeta significa uma coisa. E o ego é o sol. Então, onde o sol estava, a gente considera... A gente foi informado de que é o nosso signo. Mas a posição do sol é simplesmente... A posição do sol é simplesmente como que o nosso ego reage. Mas nós não somos o nosso ego, não deveríamos nos identificar com ele e deveríamos nos libertar dele. Portanto, a astrologia é uma ciência e uma arte de como se libertar do ego e, portanto, do que a gente aprendeu a chamar de nosso signo. Ja, aber manchmal kommt unser Ego nicht darüber hinaus, dann doch mal ganz schnell ins Tageshoroskop zu gucken, ob nicht vielleicht doch noch was Nettes, Schönes für mich rauskommt. Ne? Kennt ihr das nicht auch? Vielleicht ist es aber so, ah, was ist denn, oh, heute Abend bitte ein bisschen mehr Ruhe oder oh, heute wirst du aber den vielleicht könntest du oder vielleicht in Deutsch das übersetzen, das ist eine sehr wichtige Information. Ja. Also das, was Piari jetzt nochmal gesagt hat, ist, ist wichtig zu wissen, dass das Zeichen, was wir als unser Zeichen kennen, das ist im Grunde das Zeichen unseres Egos, weil das ist nur die Stelle, wo die Sonne stand und das ist, die Sonne ist repräsentiert das Ego. Wenn wir geboren sind. Ja. Im Moment der Geburt. Aber es gibt noch ganz viele andere Planeten, die andere Einflüsse haben. Also unser Zeichen, was wir als unser Zeichen kennen, ist im Grunde das Ego, unser Ego. Ah, okay. Ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause. Und ich habe eine CD aufgelegt, die von euch ist, ne? Stimmt, ja. Könnt ihr mal einer von euch kurz oder wir holen erstmal rein. Wir holen erstmal rein, ne? Genau. Ja? At night, one can feel more easily. I close the eyes. There is a woman, she's called Lizzie. She wants to love, feel its delight. Very few thoughts are in the air. The scream of pleasure, of despair. Very few thoughts are in the air. Of pleasure, of despair. De noite, tudo é mais vazio. Maioria dorme. Mulheres no cio se saciam ou buscam esconder a solidão. Paixão que a seguiu, por onde iam, o medo da paixão que a seguiu, por onde iam, de noite. Thank you. noite, tudo é mais vazio. A maioria dorme no tom, sonhos e elementos, paixões se complementam. Ja, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute zu Gast im Studio sind Avinash und Piari und wir haben eben gerade ein Stück oder wir haben ein Stück eingespielt von ihrer neuesten CD, wie ich das gerade so mitbekommen habe. Die Noite, nachts heißt das. Ja, Piari, wir, Avinash, wir haben bisher uns, das war das Wunschthema von Piari, über das Thema Astrologie unterhalten und zwar das Thema Neptun in den Fischen. Wir haben so die Wirkung, was das alles bewirken kann, warum der Neptun, was der bewirken kann für die einzelne Person. Was? Wir haben noch nicht. Nein, jetzt kommen wir nämlich jetzt dazu, was das so allgemein für nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern eigentlich so allgemein für die Menschheit bedeuten kann. Mhm. Genau. Okay, em português? Português. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que vai haver uma mudança muito grande no planeta e para cada indivíduo. E como Netuno é o planeta espiritualidade, vai haver, assim, todo o campo necessário para que as pessoas se desenvolvam espiritualmente. E quem não conseguir, infelizmente, o lado negativo é drogas, álcool, dissolução. A dissolução do ego é uma coisa positiva para um renascimento, mas a dissolução através do negativo, que é o álcool, as drogas e tal, leva à doença do corpo. Isso sem condenação. O corpo morre e começa, de repente, uma nova encarnação. Isso para cada indivíduo. E cada indivíduo, para quem conhece a astrologia e se interessa, tem que ver em que casa do mapa astral você tem peixe. Então, né, essa casa do mapa astral é que vai te ajudar a desenvolver a sua espiritualidade. Quer traduzir? Ich übersetze mal, also Piari sagt, dass der Neptun in das Zeichen Fische gegangen ist, heißt hauptsächlich, dass es eine große Veränderung geben wird. Und zwar geht es in Richtung Spiritualität, Musik, Kunst. Und die negative Seite davon ist mehr Drogen, Alkohol und die Auflösung. Auflösung des Egos ist ja eigentlich eine gute Sache, um etwas, damit positive Sache, dass etwas Neues geboren werden kann. Aber es ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, dass Leute, die den Zug sozusagen verpassen, mit der Spiritualität sich praktisch in der negativen Seite eine Art Selbstzerstörung stattfindet. Also das ist also mehr dann in die Richtung, wenn man sich sozusagen verweigert und das nicht aufnimmt oder annimmt, dass man dann so mehr so ins Rauschhafte geht? Nicht richtig. Der Neptun will sowieso, ele vai de qualquer maneira dissolver. Uhum. Se você dissolve, uhum, assim, no que se chama positivo ou na luz, ou seja, eu não gosto dessa linguagem dualística, mas não tem outro jeito de falar isso porque nós temos pouco tempo agora no programa. Uhum. Então, da forma positiva, você dissolve o seu ego com a espiritualidade, com a meditação, com a forma que você achar que a sua espiritualidade vai se desenvolver, com a música, com o cinema também. Netuno também rege o cinema, porque é o virtual onde várias pessoas participam de uma coisa que na verdade não existe. E mas se a pessoa não consegue se dissolver nesse caminho, ela vai se dissolver de qualquer maneira, mas aí com as drogas, com álcool. Isso não quer dizer que nem que eu ache droga e álcool ruim, mas ela vai se dissolver nisso. E aí o corpo fica doente, porque droga e álcool dissolve você aparentemente, né? Uhum. Depois você volta para a sua real de novo. Então, Avinash quer traduzir. Ich nick hier immer, ich hab's halt verstanden vom portugiesischen Avinash. Nochmal eine kurze Übersetzung. Deutsche. Und zwar sagt Piari, dass es geht einfach um Auflösung. Der Neptun ist das Zeichen des der Auflösung oder halt in der Spiritualität. Sie sagt, Neptun hat auch was mit Kino zum Beispiel zu tun, Musik. Das sind, ne, also Auflösung in dem Bereich. aber sie sagt, er wird sowieso radikal auflösen. Das heißt, also wenn es nicht in die Richtung geht, dann geht es in Richtung Drogen, Alkohol und ein bisschen eher was, ja, was dann den Körper... Katastrophe mit der Erde, wir leben das schon. Ja. Na, so. Okay. Es wird sowieso eine große Änderung geben. Ja. Na? Gut. Und wir wollten über unsere Veranstaltung. Ja, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit, Pierre, sozusagen eins nach dem anderen. Wir machen nämlich, haben uns entschieden für den Sonntag, den 19. im Quilombo Brasil, im Radio Mama Terra in der Breitenstraße 70, machen wir eine ganz kleine Veranstaltung. Und zwar geht es los um 15 Uhr. Piari wird aus ihrem Buch vorlesen, Tantrisches Leben. Und ab 19 Uhr wird ihr die wunderbare Musik von Piari live hören in unserem kleinen Unplugged in unserem kleinen Kulturkommunikationszentrum in der Breitenstraße, Radio Mama Terra Quilombo Brasil. Und wir freuen uns, wenn ihr zahlreich kommt. Ja, das ist, gehen wir mal davon aus. Wir haben em português. Sim. No dia 19, no domingo de carnaval, quem não tiver nada para fazer e está com saudade daquela farra brasileira, pode vir pro Quilombo Mama Terra, Breitenstraße. Breitenstraße 70. Rua Breite, numa 70, número 70, perto do Fischmarkt. E a gente começa às 3 horas com uma leitura do meu livro Vida Tântrica, só em alemão. Quer dizer, a gente pode traduzir um pouquinho mais em alemão. Depois vai ter tempo para perguntas, discussões, debate. E depois eu vou apresentar uma pequena meditação. Aí vamos ter um intervalo, vai ter uma sopa macrobiótica cozinhada por mim também, alguns chás especiais da Ortrum e mais umas outras coisinhas, uns quitutezinhos que a gente vai improvisar. Ja, wir machen das ganz, ganz gemütlich. Um 15 Uhr, wie gesagt, geht es los. Die Lesung wird in Deutsch gehalten. Es können Fragen gestellt werden. Vielleicht können wir auch, wenn es denn sein sollte, eine brasilianische Übersetzung machen. Da haben wir mit Sicherheit gar kein Problem damit. Es gibt zwischendurch, Piari und Avinash werden auch eine makrobiotische Suppe dabei haben kochen. Ich werde also jede Menge meine Hexenküche, meine heiße Getränke servieren. Und es gibt ansonsten auch noch Kleinigkeiten. Und wie gesagt, um 19 Uhr gibt es dann das Konzert von... Às 7 horas, né? A gente vai, eu e o Avinash, fazer um showzinho de violão e percussão acústico. Uhum. E espero ver vocês lá. Ja, und wir möchten euch noch bitten, wenn das Wetterhin weiterhin so knackig kalt ist, dann möchten wir euch tatsächlich bitten, ein paar Hausschuhe oder dicken Socken mitbringen. Ist weil important. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dieses kleine Kulturzentrum kriegt man einfach nicht so warm, schon gar nicht so vom Boden her, auch wenn es Parkett ist, aber es ist einfach kühl. Mhm. Então, é para trazer sapato de casa ou meias bem grossas, porque com esse invernão não vai dar para simplesmente tirar o sapato e ficar só com uma meia fina. Então, por favor, sapato de casa, chinelinho quente e meias bem grossas para não sentir frio no pé. Ja, es wird bestimmt. Ich freue mich riesig. Ich freue mich, die Tür für euch alle zu öffnen, für dich und Piari und für dich, Avinash. Die Zeit ist sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Die läuft unglaublich schnell. Ja. Das nächste Stück, wollt ihr ein Stück live einspielen, damit die Zuhörer das noch vielleicht noch mal so ein bisschen... É, a gente não chegou a falar, eu vou falar em português e a outro, o Avinash pode traduzir rapidinho. Essa música que eu vou tocar faz parte de uma série de canções curativas, como que eu chamo. São canções... para curar, Heilendenstücke. Essa que vocês ouviram foi uma música que eu compus com Gilberto Bessa, um pianista brasileiro que voltou para o Brasil. E gravei com o Mo, ele tocou a guitarra, por isso que eu toquei essa, porque a gente já estava tocando as músicas do Mo aqui. Mas isso que eu vou tocar agora é uma coisa completamente diferente. E nós tínhamos programado tocar duas, mas não vai mais ter tempo. Então eu vou tocar uma e são músicas, como eu já disse, para curar. E essa é para curar bexiga, que é um problema sério no inverno alemão. Das, was Piara jetzt spielen wird, kommt aus der Serie Heilende Klänge. Sie hat verschiedene Stücke komponiert. Dieses, was ist nochmal, Bishiga auf Deutsch? Blase. Ist speziell für die Blase. Oh, das ist ja ein großes Problem in Deutschland. Eine große Sache zu dieser Jahreszeit. Ja, auf alle Fälle. Ne? Ja. Vamos lá? Ja, vamos lá. Difícil de afinar o violão aqui com esse frio também, mas vamos ver se ele vai. Essa música chama Letting Go, Deixando Rolar. I easily and comfortably release the past and welcome the new. I don't wanna be always running so fast. I wanna drop everything I thought I knew. We are like the universe very fast, but those who know it are very few. I wanna remember to draw on everything for my own well. I wanna remember that everything is always well. Ich lasse die Vergangenheit einfach und komfortabel los. Ich heiße das Neue willkommen bloß. Wir sind eigentlich sehr groß. Wir wissen sogar nicht, wie groß. Ich möchte nicht immer rennen. Ich möchte nicht immer so lange pennen. Ich möchte mich erinnern, immer in mich selbst zu versinken. Ich möchte mich erinnern, immer alles aus meiner Quelle zu trinken. Ich möchte mich erinnern, dass alles immer gut ist. Sogar wenn alles, was ich sehe, überall immer gut ist. Sogar wenn alles, was ich sehe, ich nicht verstehe. Sogar wenn alles, was ich sehe, ich nicht verstehe. Ich nicht verstehe. Ich nicht verstehe. It's always well. It's always well. Ich nicht verstehe. It's always well. It's always well. Ich nicht verstehe. Sogar wenn alles, was ich sehe, ich nicht verstehe. Ja, soll ich mal klatschen? Wunderbar. Piari und Avinash sind heute im Studio bei uns und ein Stück, das aus der Serie Heilende Klänge, das ist eine Komposition von dir selber und das ist ein Lied um die Blasen, die Blase, das Organ Blase zu heilen, ja, zu kurieren. Weil die Blasen hat mit Letting Go zu tun, ne? So loslassen und wenn wir, nein, das nicht und dann, essa música faz parte de uma série de canções que eu estou compondo, que são canções curativas inspiradas em Louise Hay, que é uma curandeira holística dos Estados Unidos. E eu tinha preparado, inclusive, uma outra música para hoje, é para o coração, mas nós falamos tanto de Netuno que ficou só essa aí. E o Otum vai botar o Love and Hate. Love and Hate? Que é uma música também minha, composta aqui em Hamburgo e que é muito amada pelas pessoas que gostam da nossa arte. É o número 8. 8, ok, mache ich das mal. Nämlich lege ich mal Stück Nummer 8 auf. Ihr Lieben, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr im Studio wart. Ja, war schön. Dass ihr euch wirklich aus dem Landkreis Harburg herausgeschält habt. Und ohne Wasser. Ohne Wasser, einen Tag ohne Wasser, ohne heißes Bad, nichts. Habt ihr die Energie gehabt, hierher zu kommen? Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Und liebe Zuhörer, es ist, war mir wirklich eine Ehre, euch die beiden vorzustellen. Und denkt dran, am Sonntag, den 19. Februar ab 15 Uhr sind die beiden bei uns im kleinen Kulturzentrum Quilombo Brasil, Radio Mama Terra in der Breitenstraße 70. Das ist ganz in der Nähe vom Fischmarkt. Sind sie live, treten sie auf mit einem warmen Tee, werdet ihr bedient. Spendentopf liegt dabei für die Lesung Tantrisches Leben, für das kleine Konzert, was die beiden machen werden. Seid gespannt, bringt warme Socken mit, Hausschuhe. Und ja, möchtet ihr noch was zum Abschied sagen? Obrigada a todos vocês. Espero vê-los lá no domingo, dia 19, às 3 horas, para ouvir do meu livro pioneiro, avant-gardista, Vida Tântrica, e para discutir um pouco com pessoas inteligentes sobre verdadeiros problemas da humanidade, sem fronteiras, sem racismo de nenhuma espécie, sem nacionalismo, sem falar sou brasileiro, sou alemã, sou chinês. Nós somos elementos, micróbios da Terra. E quanto mais a gente se comportar assim, menos guerra e menos sofrimento e menos fome a gente vai ter no nosso planeta. Boa noite, obrigada. Ja, vielen Dank. War schön hier zu sein und ich freue mich euch zu sehen am 19. im Radio Mama Terra, Breite Straße 70. Und welches Stück hören wir jetzt von euch noch? Die Nummer 8. Amor e ódio. Amor? Love and Hate. Love and Hate. Okay. Piari Olaf de Gerdeke. Avinash na bateria. Just a bird. No more love. No more. just a third.